Aus Anlass des Tages der Sonne trafen eine Delegation der Revolutionären Volkspartei der Mongolei unter Leitung vom Generalsekretär E. Erdenesyamian, eine Delegation der Jatiya-Partei Bangladeschis unter Leitung vom Generalsekretär des Nationalen Exekutivrates Mostafa Jamal Haider, eine Delegation der Islamischen Vereinigungspartei Irans unter Leitung vom ersten stellvertretenden Generalsekretär Seyed Mehrudin Chulai und eine Delegation der Vereinigten Nationalen Sozialistischen Partei Nepals unter Leitung des Generalsekretärs des Zentralvorstandes Shankarlal Shrestha am 13. April mit einer Maschine in Pyongyang ein. An diesem Tag kamen der Sekretariatsleiter des Diplomatischen Ausschusses im Oberhaus des italienischen Parlaments, Antonio Razzi, und seine Begleitung in Pyongyang an.